بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم الله سيس على بامس سبحانه تيجن الله سيجن فهل أبوفيت محمد بيتن الله سبحانه وتعالى darum dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, so dass wir in diese Sitzung hineingehen und aus dieser Sitzung hinausgehen mit einer vergebenen Sünde und mit einem erhörten Gebet und mit einem rechtgeleiteten Herz und mit einem erweichten Herz und mit rechtgeleiteten Gedanken und Ideen. Und auf das Allah subhanahu wa ta'ala etwas von unseren Sachen, die wir hier tun und sagen, annimmt. Und auf das wir lernen, eine reine Absicht zu haben, sodass keiner aus dieser Sitzung herausgeht mit einer Absicht, um irgendwie Ansehen zu gewinnen vor irgendwelchen Menschen. Denn all dies bringt einem gar nichts. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بِيُوتِ اللَّهِ. Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einem der Häuser Allahs trifft, يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ, Allahs Buch rezitieren, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, und sie es lernt, إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ, dann steigt auf sie die Ruhe hinab, وَغَشِيَتْهُمَ الرَّحْمَةِ, und die Barmherzigkeit umhüllt sie, وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ, und die Engel werden sie umgeben, und وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, und Allah erwähnt sie unter denjenigen, die bei ihm sind. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns unter denjenigen erwähnt, die bei sich sind. Wenn wir das erreicht haben heute Abend, ich glaube, dann haben wir einen gewaltigen Sieg errungen, auf den wir uns Yawm al-Qiyamah insha'Allah freuen werden. Wir machen die Verse von 121 ab insha'Allah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, lesen sie, wie es ihr zusteht. Sie glauben daran. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Wer sie jedoch verleugnet, das sind die Verlierer. O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen und dass ich euch vor den anderen Weltenbewohnern bevorzugt habe. Und hütet euch vor einem Tag, an dem keine Seele etwas anstelle einer anderen leisten kann und von ihr keine Ersatzleistung angenommen wird, noch Fürsprache ihr nützt und an dem ihnen keine Hilfe zuteil wird. Na, diese Verse zumindest einmal. Bismillah, Allah sagte, diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, lesen sie, wie es ihr zusteht. Diejenigen sind gemeint hier die Muslime. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen die Schrift gegeben, den Koran. Und sie lesen sie, wie es ihr zusteht. Das ist der Zustand der Sahaba radiallahu anhu. Und was heißt es, sie lesen es, wie es ihr zusteht? Und zwar, dass sie den Koran erstens so rezitieren, wie er herabgesandt worden ist, mit Tajweed. Denn so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn vorgetragen und den Sahaba weitergegeben. Und so ist der Koran zu uns auch heute gelangt, mit Tajweed. Das heißt, mit den Regeln der Rezitation des Koran. Das sind Ausspracheregelungen, und anderes. Dass man nicht den Koran falsch liest. Denn zum Beispiel Sachen wie, es gibt ein Wort, das heißt auf Arabisch Asa. Asa. Asa heißt hoffentlich oder vielleicht. Und wenn man sagt, Asa Allahu an kada wa kada. Also das heißt, hoffentlich wird Allah das und das tun. Oder vielleicht wird Allah das und das tun. Kommt im Koran mehr als einmal vor. Wenn du anstatt Asa, Asa sagst, Asa, einfach Sa, Sa, dunkles Sin machst, letztendlich ein Sad, dann heißt es, Allah ist ungehorsam gewesen. So gefährlich ist das, wenn man den Koran nicht richtig lesen kann. Ja? Und kann die Bedeutungen genau 180 Grad auch teilweise drehen. Und das ist gefährlich. Deswegen. Und zweitens, wie es ihr zusteht, was steht ihr noch zu, die Schrift, und zwar, dass wenn man sie liest, dass man dadurch beeinflusst wird vom Koran und dass man danach handelt und dass eben, wie wir von unserem Imam heute gehört haben, dass man, wenn man die Verse Allahs einem vorgelesen werden, dass man dann Tränen verweint, wenn man verinnerlicht, was Allah einem darin gesagt hat, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst geweint hat, als ihm Surat an-Nisa vorgelesen worden ist, wie wir gesagt haben. Sie lesen sie, wie es ihr zusteht. Sie glauben daran. Das sind diejenigen Menschen, die auch tatsächlich daran glauben, an diese Schrift. Und diese Eigenschaften erfüllen. Und wer macht heutzutage das noch? Wer liest den Koran diese Art und Weise, wie er gelesen werden muss? Denn der Koran ist kein Geschichtsbuch, das man liest, um zu erfahren, was die Völker früher getan haben. Der Koran ist ein Buch der Anleitung. Eine Rechtleitung für wen? Für die Gottesfürchtigen, wie er am Anfang Surat al-Baqarah gesagt hat. Eine zweite Sache, wie man den Koran verinnerlichen kann und ihn verstehen kann, ist, wie wir im Hadith gehört haben, nicht nur, dass man den Koran selbst liest, sondern dass man ihn auch einmal hört von anderen. Es gibt Leute, die lesen den Koran täglich. Also sehr viel, ich meine täglich lesen sehr viele, jeder liest den Koran irgendwie täglich, mindestens im Salah. Aber es gibt Leute, die lesen den Koran meinetwegen ein Sechstel pro Tag, manche ein Drittel pro Tag, manche lesen den Koran einmal pro Tag. Dauert ungefähr 10 Stunden, wenn man schnell liest. Ja? Aber das ist alles natürlich nicht, um jetzt zu verinnerlichen, sondern mehr um zu wiederholen und den Koran nicht zu vergessen. Aber trotzdem braucht jede Person einmal eine Zeit, wo er den Koran von anderen Leuten hört, um zu verinnerlichen. Er vergisst jetzt erstmal die ganzen Tajweed-Regeln und vergisst jetzt erstmal den Gesang, sondern er versucht nur zu verinnerlichen, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und die erleben wir im Salah, wenn der Imam liest. Und die sollten wir uns nicht entgehen lassen. Der Imam liest, dass man davon profitiert und zuhört. Also das Schlimmste ist, was passieren kann, ist, dass wenn der Imam eine Sura gelesen hat. Und hinterher weiß man nicht einmal, welche Sura es war. Ich meine natürlich, wenn man sie kannte. Ja. Aber wenn man nicht einmal weiß, was der Imam gelesen hat. Oder wenn man eine Khutba gehört hat und nicht mal einmal weiß, was der Khatib danach gesagt hat, einen Tag später oder so. Ja. Nein, das bedeutet, dass man nicht mit dem Herzen anwesend war. Ja. Sie glauben daran. Wer sie jedoch verleugnet, das sind die Verlierer. Wer sie verleugnet, die Schrift. Welche Schrift haben wir? Der Koran. Das heißt, wer den Koran verleugnet, das ist ein Verlierer. Und das ist ein Beleg darin, dass wenn man eine Schrift der Schriften Allahs verleugnet, irgendein Buch, seien es die Psalmen oder die Tora oder das Evangelium oder die Schriftblätter von Moses oder Ibrahim oder der Koran, das ist, was wir wissen, oder das Evangelium von Isa a.s., egal was man von diesen Schriften verleugnet, und wenn es nur ein Buchstabe davon ist, so ist man einer der Verlierer. Und einer Verlierer am Tag der Auferstehung heißt, man wird einer der Höllenbewohner sein, auf eine Höhle vorher eingehen, worüber Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Das heißt, und sie werden nicht aus dem Feuer hinausgehen. Sie werden nicht aus dem Feuer hinauskommen. Und das ist ein Beleg dafür, dass wenn man eine Schrift verleugnet, ist man Kafir. Wenn man eine Schrift verleugnet, ist man Kafir. Das heißt, es reicht nicht, wenn man wie die Juden, Christen an die Schriften vor dem Koran glauben, sondern man muss an alle glauben. Und zwar ist man Verlierer wann? Nicht Verlierer, dass man Geld verloren hat oder seine Familie verloren hat, oder so, sondern man hat tatsächlich sich selbst verloren, und zwar am Tag der Auferstehung. Allah sagt, O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen und dass ich euch vor den anderen Weltenbewohnern bevorzugt habe. Dieser Vers kam genauso einmal vor. Die Ulama haben darüber verschiedene Ansichten, warum ein Vers im Koran manchmal mehr als einmal wiederholt wird. Manche haben gesagt, aufgrund zur Betonung, und manche haben gesagt, zur Erinnerung. Und viele Gründe gibt es. Die Wahrheit ist, wir wissen nicht warum. Sondern wir sind einfach glücklich darüber, denn das bedeutet, dass wir mehr lesen und mehr Hasanat bekommen. Und vielleicht hat es einen Effekt, den wir nicht kennen. Ja? Aber die Wahrheit ist, wir wissen nicht, warum ein Vers genau zweimal vorkommt oder so etwas. Es gibt andere Weisheiten, die zum Beispiel die Geschichte von Musa a.s., die Geschichte von einem Propheten, die am meisten vorkommt im ganzen Koran. Musa a.s., der Prophet, der am meisten vorkommt im ganzen Koran. Warum kommt sie so oft vor? Was ist eine Weisheit dahinter? Erstens, die Geschichten sind niemals 100% identisch, die vorkommen. Zweitens, ein weiterer Vorteil ist, dass man eben, die Geschichte scheint sehr wichtig zu sein, sodass, wenn du einen Teil des Koran auswendig lernst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Geschichte von Musa erfährst, sehr groß. Denn man geht davon aus, dass wenn man eine Sura auswendig lernt, wo Musa vorkommt, dass man auch versucht, die Geschichte zu verstehen und zu verstehen die Verse, und automatisch wird man den Koran durchblättern und andere Verse herausfinden und andere Bedeutungen über die Geschichte erfahren. Das ist eine Weisheit, dass man eben, egal welchen Teil man lernt im Koran, am Anfang anfängt oder am Ende oder in der Mitte oder nur ein Teil davon oder nur Juz Amma, da wird man durch Surat al-Nazi'at mindestens erfahren etwas über Musa und den Pharao. Auf Arabisch. O Kinder Israels, Israel auf Arabisch und Israel auf Deutsch, das ist Jakob, auf Arabisch Ya'qub a.s., gedenkt meiner Gunst. Wir haben gesagt, dass wenn man der Gunst gedenkt, dann ist es die größte Hilfe, dass man dankbar ist. Die größte Hilfe, dass man dankbar ist, dass man sich bewusst macht, was Allah subhanahu wa ta'ala einem alles gegeben hat. Denn man nicht vergisst, Es gibt, Allah sagt im Koran, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Das heißt, wenn ihr die Gunsterweise von Allah aufzählen wolltet, so könntet ihr sie niemals aufzählen. Ja? Wenn man sich bewusst macht, dass Allah, wenn er wollte, hätte er uns anstatt 5 und 5 Fingern 4 und 4 gegeben. Und das Leben würde auch funktionieren. Keiner würde sterben deswegen. Ja? Oder wenn er wollte, hätte es nur ein Auge gegeben, würde nur eindimensional sehen können. Das wäre auch möglich. Wenn er wollte, hätte er die Haarfarbe alle einheitlich gemacht. Das Leben würde genauso funktionieren. Wenn er wollte, hätte er uns einen Zahn weniger gegeben. Es gibt so viele. Wenn er wollte, könnten wir nur schwarz-weiß sehen. Das Leben würde auch funktionieren. Wenn er wollte, gäbe es keine Autos, keine Flugzeuge, keine Schiffe. Das Leben würde auch funktionieren. Wenn er wollte, gäbe es nur eine Sache zu trinken. Würde auch funktionieren. Wenn er wollte, gäbe es nur eine Sache zu essen, die alle Vitamine enthält und alles, was man braucht. Würde auch funktionieren. Wenn er wollte, gäbe es nur einen Gottesdienst. Das Leben würde auch funktionieren. Aber subhanallah, dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel viele Gottesdienste gemacht hat, gibt es manche Menschen, die viel fasten können, manche Menschen, die viel beten können, manche Menschen, die viel zu Hajj gehen können. Ich kenne jemanden, der geht jedes Jahr zu Hajj. Ich weiß gar nicht, wie oft er schon Hajj gemacht hat, aber über 14, 15 Mal. Ja? Es gibt Leute, die fast jeden Tag Umrah machen können, wenn sie wollen. Es gibt Leute, die beten jeden Tag in Mekka in der Moschee. Dafür können sie meinetwegen keinen Dschihad machen. Andere Leute können Dschihad machen. Ansonsten sind krank. Andere können Kinder haben und Kinder erziehen, dass sie Muslim und so weiter. Alhamdulillah, Allah sind die Toren der Barmherzigkeit, die alle zu ihm führen. Die sind sehr viele und sehr groß. Alhamdulillah. Gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe und dass ich euch von den anderen Weltenbewohnern bevorzugt habe. Was sind die Gunsterweise, die Allah ihnen erwiesen hat? Wir haben gesagt, viele. Und es sind unzählbar viele. Aber zu den Gunsterweisungen gehört, dass die Kinder Israels 2-mal in der Geschichte kräftig geschlagen worden sind. Einmal durch die Babyloner und dann wurden sie hiernach wieder ungehorsam. Nachdem sie rechtschaffen wurden danach, wurden sie wieder ungehorsam und wollten nicht einmal den auserwählten Propheten, wie es in Surah Al-Baqarah heißt, den auserwählten König anerkennen. Talut wurde der Prophet, man sagt Samuel, Allahu A'lam, wir werden noch dazu kommen, ob er es wirklich ist. Auf jeden Fall ein Prophet der Propheten Israels, Kinder Israels, nach Musa, hat Talut bestimmt, nicht Anweisung von Allah, bestimmt, dass er König wird. Und damit waren sie auch nicht zufrieden, obwohl er ein Prophet bestimmt hat. Und sie haben gefrevelt und haben diesen König nicht akzeptiert. Und danach wurden sie unterdrückt von den Römern und sind dann geflüchtet nach, wohin sind sie geflüchtet? Nach Medina. Okay, dann haben sie nach Medina geflüchtet. Und das weist darauf hin, dass die Sunna von Allah, wenn man sagt Sunna von Allah, meint man die Gesetzgebung oder sie seine Art und Weise des Umgangs mit dem Volk oder mit der Schöpfung. Und zwar ist, wenn ein Volk frevelt, Fisq macht, Fasiq ist, ja, dann macht Allah es so, dass andere Völker über sie herrschen werden, sie unterdrücken werden und sie erniedrigen werden. Und der Zustand der Muslime bezeugt das wieder. Die meisten Menschen leider halten sich nicht an den Islam und wir sehen, die Muslime sind unterdrückt. Und erst wird man wieder stark werden in diesem Leben und Oberhand gewinnen, wenn man zu seinem Glauben zurückfindet. Das ist die einzige Sache, das ist, was die Gelehrten auch immer wieder sagen. Eine weitere Sache: obwohl sie Folgendes getan haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala die Kinder Israels immer noch nicht ausgelöscht. Sie töteten die Gelehrten und sie töteten die Propheten und sie erlaubten den Zinshandel. Gucken wir uns mal die drei Sachen an und Surat al-Fatiha an. In Surat al-Fatiha haben wir gesagt, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Also Allah leitet uns nicht den Weg derer, die deinen Zorn erregt haben. Und nicht den Weg der Irregehenden. Und wir haben gesagt, diejenigen, die deinen Zorn erregt haben, sind diejenigen, die, obwohl sie Wissen haben, nicht der Wahrheit gefolgt sind. Und da haben sie den Zorn Allahs verdient. Und diejenigen, die irre gegangen sind, du gehst nun in die Irre, wenn du den Weg nicht kennst. Das heißt, die sind in die Irre gegangen und sie haben gar kein Wissen. Die Frage ist, in welche Kategorie passen die heutigen Muslime rein? Passen sie in die Kategorie rein, dass sie kein Wissen haben und irre gehen? Oder passen sie in die Kategorie rein, dass sie Wissen haben, trotzdem irre gehen? In beide. In Wirklichkeit in beide. Wir haben das Wissen schlechthin. Wir haben den Koran, die Sunna, unser Prophet. und wir handeln trotzdem nicht danach. Und gleichzeitig, das heißt, Wissen ist da. Und gleichzeitig, viele Menschen sind unwissend. Die Leute findest du sie, wenn sie zusammensitzen in so einer Sitzung, die reden mit dir über die Politik, die ganze Welt. Die wollen, mashallah, sie wollen die ganze Welt ändern. Manche Leute denken, wenn sie jetzt heute die Waffe in die Hand nehmen, können sie die ganzen Regierungen der Welt stürzen und sie machen die Kalifat heute auf morgen. Ja? Und sie vergessen, dass wenn sie können nicht einmal dir aufzählen, dass die Bestandteile des Wudus 6 sind, zum Beispiel. Oder meinetwegen, ja, andere Madhab 4, ist ja jetzt nicht interessant. Aber sie können dir nicht einmal aufzählen, die Bestandteile des Wudu oder des Gebetes. Oder sie wissen nicht, wenn sie zum Beispiel vergessen haben, zu sagen, Sami Allah und Hamd im Gebet, was müssen sie jetzt machen? Verstehst du? Und dann wollen sie die ganze Welt ändern. Oder wie der Khatib, subhanallah, mashallah, heute im Khutbah gesagt hat, manche Männer, Ehemänner, wenn sie nach Hause kommen, das erste, was sie machen, sie schalten den Fernseher ein. Ich sage nur, was der Imam gesagt hat. Sie schalten den Fernseher ein und sagen, wir wollen informieren, was in der Welt passiert. Dann sagt der Khatib, das heißt der Prediger, bevor sie sich informieren, was in der Welt passiert, sollen sie sich erstmal informieren, was ihre Familie macht. Hat seine Frau gebetet? Haben deine Kinder gebetet? Haben die Kinder ihre Hausaufgaben gemacht? Mit welchen Menschen verkehren die Kinder? Wer ist zu Besuch gekommen? Irgendwas mit der Familie zu tun hat, hat viel, viel mehr Anrecht und wichtiger, als sich zu kümmern um Sachen, die 5000 Kilometer weiter weg sind. Das heißt, die Prioritäten sind falsch gesetzt von vielen, vielen Leuten. Tayyib, das ist die Surat al-Fatiha. Jetzt haben wir gesagt, die Kinder Israels töteten die Gelehrten, die Propheten und erlaubten den Zins. Wie es im Koran vorkommt, Zinsen und die Propheten töten. Die Zinsen. Gibt es ein islamisches Land? Mit islamisch meine ich jetzt, wo die Mehrheit der Bevölkerung Muslime sind. Ja? Gibt es ein islamisches Land, wo die Zinsen verboten sind? Also es gibt kein einziges islamisches Land. Nicht mal eine Regierung, die behauptet, muslimisch zu sein. Die sagt, bei uns sind Zinsen haram, verboten. Und wer es macht, der geht ins Gefängnis. Oder wer es macht, wird bestraft. Gibt's nicht. Gibt's nicht, subhanallah. Gibt's nicht. Nirgends. In jedem Land auf dieser Welt gibt es Zinsen und Banken und du kannst Kredite nehmen und alles Mögliche. In Leipzig. Alhamdulillah. Gibt's auch in Türkei, aber die leben die Bankleute mit dem Zinsen. Die leben das. Wie gesagt, es gibt keine Regierung, die es verbietet. Subhanallah. Das heißt, wir haben die gleiche dritte Eigenschaft. Nächste Eigenschaft. Sie töteten die Gelehrten. Die ganzen Wissenschaftler sind oder Imam sind nicht schwierige Kardinäle. Es ist eine bekannte Sache unter den Leuten, dass viele Gelehrten im Gefängnis sind. Viele Gelehrten umgebracht worden sind. Und subhanallah, das heißt, wir sind den gleichen Weg gegangen. Ich meine als Ummah. Und wenn wir meinen als Ummah, meine ich nicht jede einzelne Person, aber wenn wir als Ummah siegreich sein wollen, dass Allahs Hilfe zu uns hinabsteigt, ja, dann müssen wir auch als Gemeinschaft stark sein und nicht die Gelehrten töten, ausgerechnet die Gelehrten. Dann, okay, die letzte Eigenschaft, die töteten die Propheten. Haben wir das gemacht? Ja. Haben wir das gemacht, die Propheten getötet? Indem wir durch seine Sunna. Darauf wollte ich hinaus, indirekt halten wir uns nicht an die Sunna. Aber ich sage mal so, wir haben die Propheten nicht getötet, okay? Sagen wir so. Aber warum haben wir nicht getötet? Weil ich ja tot ist. Ja, weil wir keinen Propheten haben. Ja. Der einzige Grund ist, weil kein Propheten da sind. Eigentlich. Das ist der einzige Grund. Guck mal, die Propheten hat es ja immer gegeben. Bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagen wir mal, bis Isa. Und zwischen Isa und Muhammad war eine Spanne von ungefähr 600 Jahren. Vorher hat es ununterbrochen Propheten gegeben unter den Kindern Israels. Muss man sich vorstellen. Ununterbrochen unter den Kindern Israels Propheten gegeben. Sogar zur Zeit von Isa gab es ja, sagt man zur gleichen Zeit, Yahya a.s. Ja? So. Das heißt, der Grund, warum wir die Propheten nicht getötet haben, weil es keine gab. Glaubt ihr wirklich, dass wenn Propheten gegeben hätten, würden wir sie nicht töten? Natürlich würde es Leute geben, die es machen würden. Die sind ja die Gelehrten. Die Gelehrten sind doch die Erben der Propheten. Du hast die Gelehrten. Warum hast du einen Gelehrten? Weil er religiöses Wissen hat. Weil er die Religion ausbreiten will. Weil er Da'wah macht zu Allah. Weil du Angst hast, dass das Volk muslimisch wird und religiös wird und dass die Frauen ihre Kopftücher anziehen. Ja? Also die Propheten machen das gleiche und noch viel, viel mehr. Das ist der Unterschied. Ja. Nur das so viel, dass man den Koran versteht in Bezug auf die Realität. Und hütet euch vor einem Tag, also Tag der, na, noch eine Sache, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe und dass ich euch vor den anderen Weltenbewohnern bevorzugt habe, zur Zeit von dieser Zeit, wo sie auch bevorzugt waren. Die Kinder Israel sind heutzutage nicht mehr bevorzugt. Sobald sie Isa a.s. geleugnet haben, ja, waren sie, war es mit ihnen vorbei, dann waren sie nicht mehr die bevorzugten Menschen. Die Propheten waren unter ihnen, dadurch waren sie bevorzugt. Allah hat sie bevorzugt, dadurch, dass er zu ihnen die Propheten geschickt hat. Ja, und dass sie diese edle Abstammung haben. Aber nachdem sie Isa a.s. geleugnet haben, ist die Sache vorbei gewesen. Und sowieso jeder Mensch, der einen Propheten leugnet oder sich nicht an die Sunna des Propheten hält, der zu dieser Epoche anwesend war, der ist nicht mehr bevorzugt und der Weltenbewohner. Wer Kafir ist, ist bestimmt nicht bevorzugt. Ja. Und hütet euch vor einem Tag, an dem keine Seele etwas anstelle einer anderen leisten kann und von ihr keine Ersatzleistung angenommen wird, noch Fürsprache ihr nützt. Und an dem sie keine Hilfe zuteil wird. Und dann, an dem ihnen keine Hilfe zuteil wird. Und hütet euch vor einem Tag, an dem keine Seele etwas anstelle einer anderen leisten kann. Nicht einmal Abraham, also Ibrahim, für seinen Vater. Wie sein Vater hieß? Azar. Nicht einmal Ibrahim für seinen Vater Azar kann für ihn irgendetwas tun. Und am Tag der Auferstehung ist überliefert, dass der Vater zu seinem Sohn kommen wird und seinem Sohn sagen wird: Oh mein Sohn, ich war doch für dich der beste Vater, den du dir hattest vorstellen können. Ich brauche von dir nur eine Hasana, eine gute Tat, damit ich errettet bin. Und sein Vater und sein Sohn wird alles bestätigen, was er gesagt hat. Er wird ihm sagen: Jawohl, du hast die Wahrheit gesprochen, du bist der beste Vater gewesen, den ich mir hätte vorstellen können. Und sie waren beides Muslime und alles wunderbar. Aber er wird ihm sagen: Nefsi, Nefsi. Nefs, jeder kennt das Wort, meine Seele. Er wird sagen: Aber meine Seele, meine Seele. Ich muss mich erstmal selbst retten. Und er wird sich weigern, seinem Vater irgendetwas zu geben. Das ist, Allah sagte ja im Koran, das ist der Tag, an dem der Vater von seinem Sohn wegrennen wird und die Familie auseinanderrennen wird und keiner wird mehr auf den anderen achten. So gewaltig ist der Tag. Das heißt, wenn man irgendwie, je enger man jetzt in diesem Leben eine Beziehung hat mit seiner Verwandtschaft, desto gewaltiger weiß man, wie Tag der Auferstehung sein wird, wenn man dann von seiner eigenen Familie wegrennen wird, weil sie von jemandem was haben will, weil sie von dir etwas haben will. Na, subhanallah. Nein. Und von ihr keine Ersatzleistung angenommen wird am Tag der Auferstehung. Niemand darf für den anderen irgendetwas in die Hölle gehen oder niemand darf für den anderen eine Sünde, die schlechten Taten nehmen, weil er sowieso genug gute Taten hat oder so etwas. Weder ist Jesus gestorben für irgendjemanden oder noch kommt man ins Paradies durch irgendwelche Abstammungen, wie Kinder Israels behaupten, sondern das sind alles Fantasien und Einbildungen und Wunschvorstellungen, denn das macht das Leben einfach. Jemand stirbt für mich, ich komme ins Paradies, die Sache ist erledigt, ich habe nichts dafür getan. Das sind alles Fantasien, die überhaupt keinen Ursprung haben. Weder hat das ein Prophet gesagt, noch sagt das der Verstand, noch sagt das die Logik, noch sagt das eine Schrift. Subhanallah, nicht mal sagt das die unverfälschte Schrift über Jesus selbst, alayhi salatu wassalam. Noch Fürsprache ihr nützt. Am Tag der Auferstehung wird es für die Kuffar keine Fürsprache geben. Bis auf zwei Sachen. Zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist die große Schafa'a unseres Propheten sallallahu alayhi wasallam. Die große Schafa'a unseres Propheten sallallahu alayhi wasallam ist was? Dass die Leute am Tag der Auferstehung zu ihm kommen werden, auf das sie, nachdem sie so lange gewartet haben, auf das endlich das Gericht beginnen mag. Sie warten und warten und warten, es geht nicht los und niemand weiß, was ihn erwarten wird, aber dann gehen sie letztendlich zum Propheten Muhammad s.a.w., sodass er bei Allah Fürsprache einlegt und dann wird das Gericht beginnen und das Gericht ist in einem Augenblick vorbei. Die Sache ist entschieden in einem Augenblick. Das ist die eine. Das heißt, davon profitieren die Kuffar selbst. Die zweite, unser Prophet hat noch andere Schafa'a, aber das ist die große Schafa'a. Schafa'at al-Mawqif heißt es. Die zweite Schafa'a ist die Schafa'a von unserem Propheten für wen? Nein, ich meine spezielle für Kuffar. Ja? Ich hätte da eine Frage. Du hast gesagt, die Menschen, die warten. Wie lange warten die Menschen da? Ich habe mal irgendwo gehört, dass die Menschen 400 Jahre warten. Ja. Bis der Gericht anfängt. Sie warten 50.000 Jahre. 50.000 Jahre. Aber für den gläubigen Menschen geht es um, wie wenn du ein Pflichtgebet gebetet hast. Echt? So ja. Alhamdulillah. Das ist deswegen. Gekühlt und ein weiterer Grund, dass man unter den rechtschaffenen Menschen ist. Aber, und zwar die Schafa'a von unserem Prophet für seinen Onkel Abu Talib. Ja, und zwar aber nicht, dass er ins Paradies kommt, das hat Allah ihn verwehrt, aber dass er von einer tiefen Stelle der Hölle in eine flache Stelle kommt. Und zwar, dass er zu denen gehört, die am schwächsten bestraft werden. Und was sind die, die am schwächsten bestraft werden? Dass man das unter den Füßen, dass er auf Kohle steht, auf einer Glut steht, genau. Von welchem Gehirn kommt. So dass sein Gehirn davon kocht. Und so wird er in Ewigkeit bleiben. Das ist die Schwächste und das ist, diesen Vorteil hat er, weil er eben der Onkel des Propheten war. Mehr hat er nicht davon. Na, noch, na, das ist aber Hadith, oder? Ja. Diese ja. Noch Fürsprache ihr nützt und an dem ihnen keine Hilfe zuteil wird. So an diesem Tag werden nicht einmal die großen Propheten Ulul Azm, die fünf standhaften Propheten, vier von ihnen werden nicht einmal etwas, also nicht mal Fürsprache anlegen können den Tag, sondern jeder wird es dem weitergeben. Nicht mal Nuh alayhi salam, der Allah subhanahu wa ta'ala fast 1000 Jahre gedient hat, subhanallah. Das zeigt, also 950 Jahre, das zeigt, dass die Länge von wie lange du gelebt hast, oder die Anzahl an Gebeten, die du verrichtet hast, oder so etwas, das alles im Endeffekt ist nicht das, was dich ins Paradies bringt. Sondern was dich ins Paradies bringt, ist Allahs Barmherzigkeit. Und es kann sein, dass du 5 Jahre gelebt hast und mehr Taqwa hattest, mehr Gottesfurcht hattest und mehr Iman hattest, als einer, der 100 Jahre gelebt hat. Subhanallah. Das zeigt uns wunderbar, unser Prophet ist der Führer aller Propheten. Schlechthin. Keiner steht über unserem Propheten. Und er hat, wie lange war er Prophet? 23 Jahre. Und Nuh war 950 Jahre unter seinem Volk verweilt. Subhanallah. Und auch er wird an diesem Tag seine Sünde nennen, die er getan hat, und wird nicht Fürsprache einlegen wollen, sondern gibt Fürsprache an den nächsten Propheten weiter. Und auch nicht Musa a.s. und niemand. Und auch nicht Isa a.s., obwohl er keine einzige Sünde nennen wird. Isa a.s. wird keine einzige Sünde nennen, aber er weist hin auf jemanden, der noch besser ist als er. Und was ist die Weisheit oder was ist der Auslöser dafür gewesen, dass Isa so eine reine Person geworden ist? Und zwar der Dua seiner Großmutter. Der Dua seiner Großmutter. Und zwar sagt doch Allah subhanahu wa ta'ala im Surat Al-Imran, im Vers 36, als sie dann zur Welt gebracht hatte, das ist die Frau von Imran, brachte wen zur Welt? Die Maryam. Maryam, genau. Als sie, das heißt Frau von Imran, sie, die Maryam, dann zur Welt gebracht hatte, sagte sie, die Frau von Imran, mein Herr, ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht. Und Allah wusste sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hatte. Und der Knabe ist nicht wie das Mädchen. Ich habe sie Maryam genannt und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Satan. Maryam hat wie viel Nachkommenschaft gehabt? Ein. Isa a.s. Ja. Nur zur Information. Und der Knabe ist nicht wie das Mädchen. Der Sinn war, weil Maryam a.s., sie hat sich, es heißt im Tafsir, es wird erzählt im Tafsir, dass sie, nicht Maryam, ich meine die Frau von Imran, ja, es wird erzählt im Tafsir, dass sie keine Kinder hat. Und den Wunsch nach Kindern hat sie erst bekommen, nachdem sie gesehen hat, wie Vögel ihre Kinder füttern. Und dann hat sie das Gefühl bekommen, dass sie Kinder haben möchte, Mutterschaftsgefühl. Wie dem auch sei, dann hat sie ein Kind bekommen und sie hat dann Allah subhanahu wa ta'ala gebeten, wenn sie zu ihm, sie hat ihm ein Gelübde gemacht, Nadr, ja? Wenn das ein Junge ist, oder sie hat einfach gesagt, ich werde mein Kind für dich opfern als Diener für den Tempel. Ja. Und das heißt, er wird nur dort als Diener arbeiten, nichts anderes machen. Nur dann war sie ein Mädchen. Und deswegen sagte sie, ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht. Und Allah wusste sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hatte. Und der Knabe ist nicht wie das Mädchen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann, da nahm ihr Herr sie auf gütigste Art an. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ Und was ist die gültigste Art, als dass sie eben die Mutter für einen Propheten ist? Eine der rechtschaffenden Menschen. Und ihr Sohn hat und ist gekommen ohne einen Vater. Und er gehört zu den 5 standhaften Propheten und der Sprachen der Wege und sallallahu alaihi wa sallam. Noch Fürsprache ernützt am Tag der Auferstehung und an dem ihnen keine Hilfe zuteil wird. Wie äußert sich das, dass ihnen keine Hilfe zuteil wird? Da brauchen wir einfach nur einmal ein Beispiel, erzählt uns Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Zukhruf, das heißt der Prunk, in Surah 43 sagt am Ende Allah subhanahu wa ta'ala folgendes. Inna al-mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Gewiss, die Übeltäter hingegen werden in der Strafe der Hölle ewig bleiben. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Sie wird ihnen nicht herabgesetzt, die Strafe. Und sie werden darin ganz verzweifelt sein. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. Nicht wir haben ihnen Unrecht getan, sondern sie sind es, die Unrecht getan haben. وَنَادَوْا. Und sie rufen, ja Malik, o Malik. Malik ist wer? Das ist der Engelwächter, der Wächter der Hölle. Der Wächter der Hölle, Malik. Und sie rufen die Höllenbewohner. Ja Malik, لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّك. O Malik, dein Herr soll unserem Leben ein Ende setzen. Subhanallah. Obwohl es ja nicht einmal richtiges Leben ist. Allah beschreibt dieses Leben als la yamutu fiha wa la yahya. Das heißt, er stirbt weder darin, noch lebt er wirklich in der Hölle. Und sie sagen, lass dein Herr uns endlich ein Ende bereiten für diese Qual. Und wenn jemand sich sowas wünscht, das heißt, ihm geht's dreckig. Schlimmer geht's gar nicht. Ja? Und dann sagt als Antwort, das heißt in einer Überlieferung, dass nach hunderten von Jahren oder nach tausend Jahren, ich weiß nicht, antwortet ein Malik irgendwann mal und sagt, innakum makithu. Das heißt, gewiss, ihr werdet hier bleiben. Ihr werdet hier bleiben. Und es gibt keinen raus. Und das ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass diese Menschen für sie, es gibt kein Entrinnen. Es gibt für sie kein Entrinnen. Na'am. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katheera.